wurde kritisch und lautstark geschrien. Heut sind's Minister, die reichlich verdienen. Eins wurde schamlos und keuchend gebumst. Heut wird's höchstens mal und deutlich gegrunzt. Annie wird 50 und gärt ihr Leder ein. Ob Linke, ob Rechte, alle herein. Gerd hält die Rede und Annie stimmt zu. Am korruptesten bist immer noch du. Eins wurde ehrlich und glaubhaft gekämpft. Heut sind's Arschlöcher mit Konto in Genf. Eins wurde heftig und sinnvoll gequatscht. Heut wird höchstens mal ganz heimlich gehascht. Annie wird 50 und gärt ihr Leder ein. Ob Linke, ob Rechte, alle herein. Gerd hält die Rede und Annie stimmt zu. Am korruptesten bist immer noch du. Eins wurde harmlos und lustig gekracht. Heut sind's Kasperles, doch niemand mehr lacht. Eins wurde Sahne und Pudding gerührt. Heut wird's höchstens mal ein Spießer gekürt. Annie wird 50 und gärt ihr Leder ein. Ob Linke, ob Rechte, alle herein. Gerd hält die Rede und Annie stimmt zu. Am korruptesten bist immer noch du. Annie wird 50 und gärt ihr Leder ein. Ob Linke, ob Rechte, alle herein. Gerd hält die Rede und Annie stimmt zu. Am korruptesten bist immer noch du.